Glaubens ist der blanke Hohn. Geld ist dein Gott, Macht ist deine Religion. Der blanke Hund, Geld ist dein Gott, Macht ist